Bethlehem. Und plötzlich wird wieder in die Zukunft geblickt und schon die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus beschrieben. Das ist ein Flash-Forward. Und darum kommt nachher wieder die Beschreibung von Gerichten. Aber das ist eben kein Chaos. Das Chaos ist nur in Köpfen von solchen Menschen, die sich nicht unter Gottes Wort stellen. Aber wenn wir die Offenbarung wirklich so lesen als Knechte Gottes, dann sehen wir plötzlich diese Ordnung. Es sind also 7 Einschübe von unterschiedlicher Länge. Hier sind sie alle aufgeführt. Und Sie sehen, der erste Einschub, Kapitel 4 und 5, ziemlich lang. Der zweite Einschub, Kapitel 7. Der dritte Einschub, ganz kurz. Das sind nur die Verse 2 bis 5 in Kapitel 8. Und dann kommt wieder ein längerer Einschub und so weiter und so fort. Der letzte Einschub ist Babylon, die Hure Babylon, Kapitel 17 und 18. Und danach in Kapitel 19 wird die Wiederkunft des Herrn Jesus beschrieben. Wir kommen also zu Offenbarung 6. Da werden die Siegel geöffnet. Aber ich möchte nicht, dass Sie einschlafen. Und darum mache ich jetzt einen kurzen musikalischen Unterbruch und nachher fahren wir weiter. Schön in der Reihenfolge. Ich hoffe, Sie sind wieder fit für den zweiten Teil. Jetzt geht es um die Vierergruppe am Anfang der 7 Siegel. Die bilden zusammen eine Einheit. Und zwar werden wir sehen, dieses Prinzip geht so weiter, auch die 4 ersten Posaunen bilden eine Gruppe für sich, ganz klar abgegrenzt. Und auch die 4 goldenen Schalen am Anfang bilden eine Gruppe für sich, ganz klar abgegrenzt. Auch da sehen Sie wieder eine innere Ordnung. Und zwar bestehen die ersten 4 Siegel aus den 4 apokalyptischen Reitern, wie man das so sagt. Und zwar der erste Reiter auf einem weißen Pferd mit einem Bogen, einer Krone, geht los, siegend, auf das er siegte. Und dann folgt ein weiteres Pferd mit einem, der ein großes Schwert hat und ein furchtbares Blutbad auslöst. Und dann kommt ein weiterer Reiter, der bringt Hungersnot. Und schließlich ein viertes Pferd, mit dem Tod, der darauf sitzt, der bringt Tod für einen Viertel der Menschheit. Wenn man sich das heute vorstellt, wo wir so circa 8 Milliarden Menschen sind, ein Viertel betrifft 2 Milliarden. Und man bedenke, der Zweite Weltkrieg war so furchtbar, aber es war eben der Zweite Weltkrieg der ganzen Menschheitsgeschichte und er brachte den Tod für etwa 70 Millionen Menschen. Aber allein der vierte apokalyptische Reiter wird einen Viertel der Menschheit in den Tod führen. Jetzt Frage, wer ist der erste Reiter? Jemand könnte denken, das ist Jesus Christus. Denn in Kapitel 19, Vers 11, bei der Beschreibung der Wiederkunft Christi, wird er beschrieben, wie er kommt, gekrönt, auf einem weißen Pferd. Und dieser erste Reiter ist gekrönt auf einem weißen Pferd. Aber es ist nicht Jesus Christus, sondern einer, der so tut, als wäre er der Messias. Das ist der kommende Antichrist. Antichrist bedeutet, der gegen Christus ist. Wobei, Sie müssen wissen, Christus ist griechisch für hebräisch Messias. Also der gegen Messias. Anti bedeutet auch außer gegen anstelle von. Der Antichrist ist also der, der sich an die Stelle des Messias setzt und sich als Messias ausgibt. Das heißt also, nach der Entrückung der Gemeinde wird als ein erstes Gericht, das eben die Stunde der Versuchung eröffnet, der Antichrist kommen. Wir werden von dem Antichrist noch mehr hören, etwas später. Dann, das zweite Pferd bringt furchtbares Blutvergießen. Und nun müssen Sie Folgendes bedenken. Das Erstaunliche ist, dass die Offenbarung sich ganz stark auf Europa fokussiert. Und zwar auf das Römische Reich. Darum spielt im Buch der Offenbarung das Tier mit 7 Hörnern eine so große Rolle. Lesen Sie zum Beispiel Kapitel 13. Aus dem Buch Daniel weiß man ja schon seit alttestamentlichen Zeiten, dass 4 Weltreiche aufeinander folgen werden, von Daniel an das Babylonische, dann das Medopersische, dann das Griechische Reich von Alexander, war alles vorausgesagt, und dann sollte das Römische Reich kommen, beschrieben als eine Bestie mit 10 Hörnern. Und diese Bestie spielt in der Offenbarung eine ganz wesentliche Rolle. Das heißt also, die Offenbarung fokussiert sehr stark auf Europa und das Römische Reich in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das erstaunt vielleicht. Aber, nicht wahr? Ich habe über diese Themen gesprochen in Fernost, auch in Südamerika und so weiter. Und da könnten die Menschen denken, aber irgendwie, warum spielt nicht, sagen wir, Südostasien eine große Rolle in der Prophetie? Warum immer diese Europäer? Nun, als Jesus Christus kam vor 2000 Jahren, wurde er ja geboren am Knotenpunkt der 3 Kontinente, Asien, und Israel ist immer noch in Asien, Afrika und Europa. Die frohe Botschaft von Jesus Christus wurde sofort ausgebreitet in Asien, in Europa und in Afrika im 1. Jahrhundert. Und damals war gar noch nicht klar, welcher Kontinent würde eigentlich ganz besonders ein christlicher Kontinent werden. Das heißt, in seiner Kultur christlich verändert und geformt und durchdrungen. Aber wir konnten das schon wissen aus dem Propheten Jesaja, dass es Europa sein würde. Denn Jesaja 49 spricht der Messias in einer der Gottesknecht-Prophetien ganz speziell die Iyim an, die Inseln. Aber Sie müssen wissen, Iyim in der Bibel, das haben schon Kyle und Delitzsch in ihrem 10-bändigen Kommentar zum Alten Testament deutlich gemacht, Iyim bezeichnet ganz speziell das Gebiet von der heutigen Türkei bis nach Spanien und die Inseln im Mittelmeer auf der europäischen Seite. Iyim ist in der Bibel der Fachausdruck für Europa. Und der Messias sagt in seiner Botschaft in Jesaja 49, ganz besonders zu den Iyim, hört auf mich. Und in Jesaja 42, wo auch der Messias als Gottesknecht beschrieben wird, heißt es, die Iyim werden auf seine Lehre harren. Und so wusste man, das Evangelium muss zu allen Nationen gehen, aber Europa wird ganz besonders hören. Und so kam es heraus. Aber, und das macht die Offenbarung deutlich, dieser Kontinent würde auch ganz besonders die Botschaft des Messias später verwerfen und sogar mit Füßen treten. Und Sie wissen, als man eine europäische Verfassung einführen wollte vor wenigen Jahren, da hat man bewusst gesagt, Gott soll keine Erwähnung finden. In diesem Kontinent, der so stark durch das Evangelium geprägt wurde, wird alles verworfen, alles geleugnet, alles über Bord geworfen. Und darum betrifft das Gericht der Offenbarung ganz speziell Europa. Und natürlich, was von hier ausgegangen ist. Ich war die Nordamerikaner, das sind einfach unsere Leute, die über den Teich gegangen sind, weil sie kriminell waren. Und viele gingen hinüber, weil sie gottesfürchtig waren und hier von vielen verfolgt wurden. Und das gab dann Amerika, nicht wahr? Voller krimineller und gottesfürchtiger Leute gleichzeitig. Aber das ist im Prinzip ja nur eine Expansion dieses römischen Reiches. Ja, und jetzt dieses Blutvergießen betrifft auch ganz besonders Europa. Und zwar macht die Offenbarung deutlich, Europa wird eine Diktatur werden. Eine satanische Diktatur unter dem Tier von Offenbarung 13. Und dieser Diktator, die Bestie aus dem Meer, wird er genannt, wird ein Freund sein des Antichristen, der in Offenbarung 13, Vers 11 genannt wird, das Tier aus der Erde. Die werden zusammenarbeiten. Und der kommende Diktator wird mit dem Antichristen und mit Israel unter ihm einen Bund schließen für 7 Jahre. Aber damit es so weit kommen kann zur Diktatur, muss ein großes Blutvergießen über das Römische Reich kommen. Sodass die Menschen sagen, wir verzichten auf unsere Freiheit. Wir sind bereit, alle Macht einem starken Mann abzugeben, der uns aus dem Chaos herausführt. Und das ist eben ein wesentlicher Auslöser, das zweite Pferd. Aber auch das dritte. Das dritte Pferd bringt eine Teuerung so schlimm, dass es wirklich wehtut. Es wird dort gesagt in Offenbarung 6, 1 Liter Weizen kostet einen Denar. Nun, das ist einfach umzurechnen, Matthäus 20, ein Denar ist der Tageslohn eines Arbeiters, folglich der Tageslohn muss eingesetzt werden, um, sagen wir es mal einfach grob, 1 Kilo Weizenmehl bei Aldi zu kaufen. Aber ich sage Ihnen, wenn man 1 Euro verdient pro Tag als Arbeiter, das tut weh. Und wenn es dann so an unsere Kasse geht, dann ist die Masse bereit, alles abzugeben an einen starken Mann. Sie sehen, hier wird alles vorbereitet, was dann noch weiter kommt mit der Diktatur. Und das vierte Pferd habe ich bereits genannt, das bringt Zerstörung, Tod für ein Viertel der Menschheit. Also diese 4 Reiter gehören besonders zusammen. Und dann im gleichen Kapitel 6 werden die Siegel 5 und 6 beschrieben. Da sieht Johannes beim 5. Siegel die Seelen der Märtyrer am Fuß des Altars im Himmel. Jetzt sind wir wieder im himmlischen Tempel. Und zwar jetzt nicht mehr im Allerheiligsten, auch nicht im Heiligen, beim Leuchter, sondern hier beim Brandopferaltar. Da, wo man das Blut der Opfertiere im Tempel an den Fuß des Altars goss, dort sieht er die Seelen der Märtyrer. Also Menschen, die nach der Entrückung zum Glauben kommen und dafür mit ihrem Leben bezahlen, ihre Seelen gehen sofort in den Himmel. Da lernen wir aus der Offenbarung ganz grundsätzliche Dinge, die auch wahr waren in der Vergangenheit. Wenn ein Mensch, der Frieden mit Gott hat, seine Schuld Jesus Christus bekannt hat im Gebet und seine Vergebung angenommen hat, der darf wissen, wenn ich sterbe, gehe ich sofort ins Paradies. Sie sehen, eine wunderbare Hoffnung haben die Christen, und das wissen sie auch, dass der Herr Jesus diesem bekehrten, mitgekreuzigten Verbrecher gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Tempel, das ist das Paradies. Und die sind also im Paradies. Sie sehen, Muslime, die haben diese Hoffnung nicht. Wenn die sterben, die denken, ich höre auf zu existieren. Oder es ist ein Schlaf, wie wenn man nicht existiert. Und dann glauben sie, am jüngsten Tag wird man einmal auferweckt. Und dann ist es auch nicht klar, ob die guten Werke helfen, wenn Allah sagt, Hölle, dann kommt man auch in die Hölle, auch wenn man gut gelebt hat. Er kann tun, was er will. Und so hat ein Muslim überhaupt keine Sicherheit. Nur wird gelehrt, wenn er im Dschihad fällt, dann kommt er sofort ins Paradies. Und jetzt sehen Sie, warum es überhaupt möglich ist, dass Menschen so etwas Verrücktes tun, dass sie Selbstmordattentäter werden. Das zeigt, welche Sehnsucht nach Gewissheit, nach Sicherheit da ist. Und diese Gewissheit kann man wirklich haben, ohne dass man das Leben anderer zerstört. Das sind wirkliche Märtyrer. Die werden nicht sterben, weil sie andere töten, sondern die werden getötet werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Aber dann wissen sie, das Beste kommt danach. Und man sieht auch, diese Seelen sind bei vollem Bewusstsein. Das heißt also, dass die Seele unabhängig vom Körper weiter existiert und ein Bewusstsein hat. Und man liest dort, wie diese Seelen zu Gott sprechen, zu Gott beten. Und dann kommt das sechste Siegel. Da fallen Sterne vom Himmel. Das ist ein Ausdruck für Meteore und Meteoriten. Das ist ja so die Grausvorstellung, die man in vielen säkularen Filmen findet. Wenn einmal aus diesem Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars gibt es einen Gürtel voll riesiger Steine und auch kleiner Steine und kleinster Steine. Die kreisen dort anstelle eines Planeten. Und wenn da mal was geschieht und die aus der Ordnung kommen, dann von der Erde angezogen werden, das ist ja immer wieder mal geschehen in einem begrenzten Umfang, das ist ein Schlag wie viele Atombomben zusammen. Und so ist das eine Schreckensvorstellung in manchen so Horrorfilmen im säkularen Bereich, aber die Bibel sagt, das kommt wirklich. Und bei dem sechsten Siegel wird die ganze Erde erschüttert durch ein Erdbeben, sondergleichen, und auch die Ordnung des Himmels wird erschüttert. Was bedeutet das? Dass Meteore ihre Ordnung verlassen und auf die Erde knallen, als feurige, katastrophale Verderber. Ja, also Sterne vom Himmel, das bedeutet nicht, dass Jupiter auf die Erde fällt oder irgendeine Sonne. Nein, der Ausdruck Sterne vom Himmel, das ist ein bekannter Ausdruck für Meteore, die so auf die Erde fallen und Verderben bringen. Dann kommt Offenbarung 7. Und zwar sieht Johannes zuerst einen anderen Engel mit dem Siegel Gottes. Wer ist dieser andere Engel? Der kommt nämlich noch weitere Male vor. Und zwar wird er in Kapitel 8, Vers 3 beschrieben als ein Priester, der an dem himmlischen goldenen Altar ein Rauchopfer darbringt. Aber in Kapitel 10 wird dieser andere Engel beschrieben als ein König, als einer, der brüllt wie ein Löwe, seinen Fuß auf die Erde setzt und den anderen Fuß auf das Meer. Das heißt, Anspruch erhebt auf die ganze Erde. Wer ist dieser andere Engel? Und in Offenbarung 18 kommt dieser andere Engel wieder und er kündigt den Untergang von Babylon an. Als Prophet. Wer ist das? Ein König, Priester und Prophet. Nun, ich muss erklären, Engel im Griechischen, Angelos, ist ein neutrales Wort, das einfach heißt ein Bote. Das kann ein Geistwesen sein, das die Bibel auch Engel, Bote Gottes nennt. Aber Angelos wurde im Griechischen auch verwendet und auch im Neuen Testament für Menschen. Zum Beispiel Johannes der Täufer wird auch Angelos genannt in Markus 1. Ein Bote Gottes. Und im Alten Testament wird ihm wieder gesprochen über den Engel des Herrn. Malach Adonai. Mit bestimmtem Artikel. Der Engel des Herrn, nicht ein Engel des Herrn. Und von diesem Engel des Herrn wird gesagt, er ist der Herr. Er ist Gott. 1. Mose 16 zum Beispiel. Er ist von Gott gesandt und trotzdem ist er Gott. Das ist Jesus Christus schon im Alten Testament. Gott, der Sohn, gesandt vom Vater. Und nun, in Offenbarung 7 kommt der Herr Jesus mit dem Siegel Gottes und versiegelt 144.000 aus allen Stämmen von Israel. Das ist der gläubige Überrest, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird zu dem Messias Jesus. 144.000 in Israel werden erkennen, Jesus Christus war der Messias. Und schließlich, er hat ja über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Er ist der Messias. Und er kam genau am Ende von 69 Jahrwochen nach Daniel, am Palmsonntag. Es ist der Messias. Und da wird eine Erweckung stattfinden. Und es ist so, dass Jesaja 37, Vers 32 sagt, dass diese Erweckung wird beginnen beim Berg Zion in Jerusalem. Das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Da, wo die Klagemauer ist, da, wo die Davidsstadt ist. Also da, wo die UNO sagt, die Juden sollen raus. Aber das ist ja ihr Herzstück. Dort war ja von alters her der jüdische Tempel. Und dort von dem Bezirk der Klagemauer aus wird diese Erweckung losgehen. Aber diese 144.000 werden in Kapitel 14 in der Offenbarung nochmals erwähnt. Und da wird gesagt, sie sind die Erstlingsfrucht. Sie müssen wissen, die Erstlingsfrüchte in Israel, das war immer die Vorernte, die man zum Tempel brachte, bevor dann die Haupternte eingebracht wurde. Das heißt, das ist nur der erste Teil der Erweckung. Und Sacharja 13, Vers 8 sagt, dass schließlich in der großen Drangsal, in den letzten 3,5 Jahren, wenn Israel von Norden her überrannt werden wird, katastrophal, und das einen Weltkrieg auslösen wird, dann wird ein Drittel von Israel zum Glauben kommen. Heute wären das 2 Millionen Juden. Das ist der Überrest aus Israel. Und Sie müssen wissen, unter denen, die wir pauschal nennen Juden, sind alle 12 Stämme vertreten. Ja, weil es eben in der Zeit der Könige gab es aus allen 10 Stämmen Überläufer zu den 2 Stämmen. Und darum, zur Zeit des Herrn Jesus vor 2000 Jahren, da gab es im Land Israel alle 12 Stämme. Und darum schreibt auch Jakobus seinen Jakobusbrief an gläubige Juden, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Und dann wird eben gezeigt in diesem Kapitel 7, nebst diesen 144.000, die von Gott durch ein Siegel ganz besonders ausgezeichnet werden und auch geschützt, dass sie unbeschadet durch die Drangsal hindurchkommen, da wird auch eine unzählbare Schar aus allen Völkern zum Glauben kommen. Aber nicht solche, die das Evangelium schon jetzt gehört haben, vor der Entrückung. Aber es gibt so viele Menschen, die haben noch nie das Evangelium klar gehört. Und darum, die haben eine ganz besondere Chance noch. Eine unzählbare Schar. Und Johannes sieht dann, wie sie dann in den zukünftigen dritten Tempel gehen, nach Jerusalem, und dort Gott anbeten. Das wird also in Kapitel 7 beschrieben. Tag und Nacht dienen sie Gott im Tempel in Jerusalem. Jetzt kommen wir schon zu Kapitel 8. Da wird jetzt nach diesem Einschub von Kapitel 7, wird das siebte Siegel geöffnet. Und dann entsteht die Ruhe vor dem Sturm. Es geschieht nichts. Und dann sieht Johannes den anderen Boten am goldenen Altar. Das ist der Herr Jesus, der himmlische Hohepriester, der schon in Kapitel 1 als Hohepriester auftrat. Und er verbrennt wohlriechendes Rauchwerk auf dem goldenen Altar. Und die Bibel sagt dort, um damit Kraft zu geben den Gebeten der Gläubigen auf der Erde. Dieses wohlriechende Rauchwerk spricht von der Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Unsere Gebete, was sind die schon? Aber wenn Jesus Christus die Herrlichkeit seiner Person unseren Gebeten beifügt, dann haben die Gebete vor Gott ein unbegreifliches Gewicht. Und der Herr Jesus hat ja gesagt in Matthäus 24, und da spricht er den gläubigen Überrest an und sagt, wenn dann die große Drangsal beginnt, davor müsst ihr beten, dass diese Flucht, die ihr dann ergreifen müsst auf die Berge, dass die nicht auf einen Sabbattag fällt. Denn dann gibt es keinen öffentlichen Verkehr mehr. Und man darf ja nicht mehr nach Hause gehen, man muss sofort, wo man ist, sofort fliehen, wenn das Signal für die große Drangsal kommt. Und zweitens sagt er, betet, dass diese Flucht nicht auf den Winter fällt. Wenn man dann in die Berge fliehen muss, wie der Jesus das in Matthäus 24 sagt, dann ist es sehr verheerend, wenn das im Winter ist. Und so werden die Gläubigen aus Israel beten, dass das nicht auf den Sabbat fällt, nicht auf den Winter. Aber der Herr im Himmel gibt ihren Gebeten Kraft. Und gleich danach, in Offenbarung 8, posaunen die sieben Engel. Und ich muss Ihnen erklären, wir wissen ganz genau, was das für Posaunen sind. Denn im Tempel in Jerusalem hat man jeden Tag in Verbindung mit den Opfern zu sieben Gelegenheiten die sieben silbernen Posaunen geblasen. Und wie die aussehen, wissen wir auch ganz genau. Da sehen Sie eine Darstellung aus dem 1. Jahrhundert von einem Titusbogen in Rom. Die Römer haben ja bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 viele Tempelschätze nach Rom gebracht. Wie Sie hier sehen, einen goldenen Leuchter aus dem Tempel, dann hier Teile des Schaubrottisches und hier silberne Posaunen, zwei sehen Sie. Und man kann ableiten von der Darstellung, wie lang die etwa waren. So, sind das Posaunen ohne Luftlöcher, ja? Nur mit Überblasen, wie bei einem Schweizer Alphorn. Ja, aber da kann man die Obertöne herausholen. Diese Tempelinstrumente, die werden nun eben in der Offenbarung verwendet, um das Gericht über die Welt zu beschreiben, in sieben weiteren Phasen. Aber auch da habe ich gesagt, die ersten vier Posaunen bilden eine Einheit für sich. Lesen Sie in Ihrer Bibel nach. Das erste Gericht betrifft das Festland, die Erde. Die zweite Posaune betrifft das Meer. Die dritte Posaune betrifft Flüsse und Quellen. Und die vierte Posaune betrifft Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne.